Well, good morning. Guten Morgen. Thank you for coming. Danke für euer Erscheinen. So this morning I'm going to want you to turn to Joshua chapter 2. Heute Morgen wendet euch, gehen wir zum Josua Kapitel 2. And I'm not going to do so much Bible reading. Ich werde nicht so viel von der Bibel lesen. You can do that at home if you write down the verses with a pen. Das kann man zu Hause auch machen, wenn man sich einfach nur die Referenzen notiert. And I'd like to move quickly this morning. Ich will heute mich eher beeilen heute Morgen. Father in heaven, Vater im Himmel, bless these words. Segne diese Worte. I ask, thank you darum bitte ich dich, for your spirit this morning. Danke für deinen Geist heute in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week we talked about being more than able. Letzte Woche haben wir gesagt, wir sind mehr als fähig. That's what Caleb said. So wie Caleb das auch formulierte. When the 10 spies came back and said, we can't do this. Als nämlich die 10 Kundschafter sagen, wir können das nicht tun. And Joshua. Und Josua. And those two out of the whole generation were the only two that wholly followed the Lord. Genau die zwei waren die einzigen, die wirklich voll Gott nachgefolgt sind. And so God said, I swear that only those two will see the promised land. Ich schwöre, dass nur die zwei das verheißene Land auch wirklich sehen werden. So they waited a whole generation. Und sie haben eine ganze Generation abwarten müssen. Until everyone died that was over 20. Bis jeder starb, der ursprünglich über 20 war. And now it's 40 years later. 40 Jahre später. And we're in Joshua chapter 1. Sind wir beim Josua Kapitel 1. And then we're going to go to 2. Und jetzt gehen wir zu 2. In Joshua chapter 1 verse 5 he says, no one will be able to stand against you. Es soll niemand vor dir standhalten können, Vers Kapitel 1 Vers 5. All the days of your life. Alle Tage deines Lebens. It reminds me of 2 Corinthians 2:14. Das erinnert mich an 2. Korinther 2:14. Where it says that the Lord always leads us in triumph. Wo es steht, dass der Herr uns immer in den Triumphzug führt. And that's talking about the situations of life. Das sind die Lebenssituationen. Verse 6, be strong, be courageous. Vers 6, sei stark und mutig. He goes on to say, you will be successful wherever you go. Ihr werdet erfolgreich sein, wo immer ihr hingeht. Meditate on the word day and night. Meditiert. Im Wort, again, be strong, be courageous. Wiederum, sei stark, sei mutig. At the end of verse 9, God will be with you. Gott wird mit euch sein, Vers 9. So in chapter 2, Joshua sends 2 spies into the land. Kapitel 2 schickt Josua 2 Kundschafter in das Land. And they go to the city Jericho. Und die gehen nach Jericho. Now if we looked on a map and we looked at the Jordan River coming down from the north to the south. Auf der Landkarte sehen wir, wie der Jordanfluss die Karte genau in die Hälfte teilt. And we look to the east side. Von Nord nach Süd und östlich. This is where Israel is camped. Das ist dort, wo Israel lagert. And right on the west side is the city Jericho. Links, also auf der westlichen Seite, ist Jericho. It's a very powerful city. Diese Stadt ist sehr mächtig. So they send these two guys over. Sie schicken diese zwei Leute hin. And they go into the city. Die gehen in die Stadt. And they find this bed and breakfast, you know. Und sie finden quasi so eine kleine Frühstückspension. Yeah, so they check in. Sie gehen dort, quartieren sich ein. And actually it's for men, you know, and Rahab the prostitute runs the place. Es ist eigentlich für Männer, aber es ist eine Prostituierte mit dem Namen Rahab, die das nebenbei so führt. And then word comes to the king that there's spies in the city. Doch der König erfährt, dass zwei Kundschafter da drinnen sind. So he sends men to arrest them. Deswegen schickt er Leute, um sie festzunehmen. But Rahab hides them in the dach, in the roof. Doch Rahab versteckt sie im Obergeschoss. And then Rahab says something to them I want you to look at today. Und dann sagt Rahab ihnen etwas, worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte. In verse 9 of chapter 2. In Kapitel 9, in Vers 9 Kapitel 2. She's not a Hebrew. Sie ist keine Hebräerin. And she says, I know that the Lord has given you this land. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Do you know the demons know? Die Dämonen wissen. And Satan knows. Und Satan weiß. That we are more than able. Dass wir mehr als fähig. He knows that better than many Christians. Er weiß das nämlich viel besser als viele Christen. Satan has a whole experience, a whole history of watching God overcome. Satan hat tausende Erinnerungen daran, wie Gott mächtiger war. And watching God use people to overcome. Und wie Gott eben Leute benutzt bei diesem Besieg. Look at verse 10. Vers 10. We have heard how the Lord dried up the water at the Red Sea. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres für euch ausgetrocknet hat. Really? That was 40 years ago. Ist doch schon 40 Jahre her. 40 years ago, they still remember it. Ihr erinnert euch noch immer nach 40 Jahren? And in 40 years from now, people will remember how some people moved into this building. Und in 40 Jahren werden sich noch immer Leute erinnern können, wie ein paar Leute hierher hineingezogen sind. And a work of God happened. Und ein Werk Gottes passierte. Will they remember? Werden sie sich erinnern? They will remember. Ja, sie werden sich erinnern. And more people are aware of what we're doing than we could ever imagine. Mehr Leute sind gewahr dessen, was wir tun, als wir uns das nur träumen. And what God wants to do, und was Gott tun will, is He wants to use us as a testimony of who He is in the midst of a city. Er will uns als Zeugnis benutzen von seiner Identität hier in dieser Stadt. That's why the nature of His plan is always beyond our ability. Das heißt, die Eigenart seines Planes ist immer jenseits unserer Fähigkeit. Going back to Acts chapter 2 verse 13. Wenn wir in Apostelgeschichte 2 Vers 13 schauen. Where Peter said, wo Petrus sagt, that God is glorifying his servant Jesus. Dass Gott seinen Diener Jesus verherrlicht. And that's what God wants to do with us here. Und das will er mit uns aber auch machen. Now I want you to turn to chapter 3. Geht zu Kapitel 3. They cross over. Sie gehen hinüber. They're about to. Well, let's say this. There's a problem. Hier ist jetzt einmal ein Problem. Between them and Jericho. Zwischen ihnen und Jericho. Is the Jordan River. Ist zuerst einmal der Jordan. The mighty Jordan River. Der ist mächtig. It's at a particular time in the season where it's quite mighty. Nämlich jetzt. Ausgerechnet jetzt, zu dieser Jahreszeit, ist er angeschwollen. How do we get these people across the river? Wie kriegen wir erstmal die Leute hinüber? God will bring us as a church to rivers. Gott bringt uns als Gemeinde zu Flüssen. And some people will panic. Manche Leute kriegen die Panik. And they'll say, I don't like this kind of Christianity. Und die sagen, dieses Christentum will ich nicht. That's okay. A whole generation of Israelites did not like their kind of Christianity. Die ganze Generation Israels hat dieses Art von Christentum abgelehnt. But the next generation was willing to follow the Lord wholly. Doch die nächste Generation war bereit, Gott voll zu folgen. I've had my concepts of the plan, nature of God's plan when I was 18 years old. Mit 18 hatte ich schon Konzepte, wie Gottes Plan aussehen kann. And I've said to God many times, I don't like your plan. Und oft sagte ich dann Gott, dein Plan gefällt mir nicht so. But the nature of his plan is to conform us to his image. Doch das Charakteristische seines Planes ist, uns seinem Ebenbild gleich zu gestalten. It is that Jesus would be glorified in our midst. Dass Jesus hochgehoben wird in unserem Mitte. And that we would come to this deep, deep trust in him. Dass wir einfach nur in einem tiefen Vertrauen von ihm sind. Because he has brought us to rivers. Weil er uns zu Strömen geführt hat. When we came here 9 years ago, als wir vor 9 Jahren hierher kamen, many remember the panic. We had a panic. Viele mögen sich daran erinnern, dass damals schon Panik war. How are we going to pay these bills? Wie zahlen wir die Rechnung? We had a flea market. Wir hatten einen Flohmarkt. We brought everything. We tried to sell everything. Wir haben versucht, alles zu verkaufen. And people came from all over the place to buy stuff. And we Und Leute thought, haben von überall her Sachen gekauft. How are we going to pay for the sheetrock that we bought for the ceiling? Wie bezahlen wir einfach nur die Rigipsplatten? And there was a bit of a panic inside, and God was bringing us to a river. Und da war Panik und da war der Fluss. And you know what? Und wisst ihr was? Somehow, it just all got paid. Irgendwie wurde alles abgezahlt. And we just kind of sat there. Und wir saßen da. In bewilderment. In völligem Erstaunen. In awe and just said, praise Jesus. In Bewunderung und sagen, preis dich Jesus. And you know what? That event is implanted in many of our hearts. Und dieses Wunder ist in vielen von unseren Herzen fest drinnen. And many of us coming to this point now with the church, und viele von uns, die jetzt diesen Punkt erreicht haben, have a deep sense of rest, haben jetzt eine große Zufriedenheit und Frieden. Because July, weil Juli, in July we face a river. Im Juli haben wir wieder einen Fluss. A Jordan River. Einen Jordanfluss. Between us, zwischen uns, and God's purpose for us. Und Gottes Plan für uns. The credit on this building kicks in. Weil dann fangen die, fängt, dann wird dann der Kredit zurückgezahlt. You know, if you sit up in the office and look at the numbers, und du schaust dir die Zahlen an, wenn du im Büro sitzt, without focusing on what Christ has done and what he wants to do, wenn man das so tut, ohne aber sich auf das zu konzentrieren, was Jesus getan hat und tun will, and the nature of the plan, und die Charakteristik des Plans, you could panic a little bit. Könnte man wirklich Panik bekommen. But if you sit back and think about the Lord, wenn du jetzt dich zurücksetzt und an den Herrn denkst, you realize this is exactly the way God works. Dann denkst du dir, eigentlich so macht es Gott immer. I want you to look in chapter 3 at verse 7. Kapitel 3, Vers 7, bitte. The Lord said to Joshua. Und der Herr sprach zu Joshua. Now Joshua is a picture of Jesus. Joshua ist ein Bild von Jesus. Jesus even gets his name from Joshua, Yeshua. Jesus wird sogar der Name von ihm gegeben, Joshua. And look what it says. Und schau, was das today, sagt. Heute. In this circumstance, in diesen Umständen, I will begin to exalt you in the eyes of all of Israel. Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen. And in these kind of circumstances is when God begins to exalt Jesus in our eyes. Genau, wenn solche Bedingungen herrschen, wird Gott Jesus ganz hoch erheben. When Jesus has to show himself on our behalf. Wenn Jesus sich auch für unseretwegen wichtig machen. Now here's our part if you go down to verse 15. Vers 15. Let's start with verse 14. Oder schon 14. So when the people broke camp to cross the Jordan, und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. In 1 Peter 2:9, 1. Petrus 2:9, we are a holy priesthood. Wir sind heilige Priester. In Revelations 1:5 and 6, Offenbarung 1:5 und 6, we are a kingdom. Wir sind ein Königtum. And priests. Und wir sind Priester. That serve the living God. Die dem lebenden Gott dienen. And when we function in our priesthood, wenn wir in unserer Priesterschaft handeln, those who understand their priesthood, die ihre Priesterschaft verstehen, we lead the way, wir führen den Weg, for many to follow, dass viele folgen können. And the ark that they cult, carried. Ja, die Bundeslade, die sie transportierten. Thank you. The ark that they were carrying, die sie getragen haben, is the presence of God. Es ist Gottes Gegenwart. And this is our privilege. Das ist unser Privileg. This is our duty. Und Pflicht. Now we can look at the Jordan River two ways. Wir können uns den Jordanfluss jetzt in zweierlei Weisen betrachten. We can get our smartest people. Wir können die gescheitesten Leute and say, herholen. Wait a minute. Und sagen, Moment einmal. Get the engineers. Holt die Ingenieure. Get the bridge builders. Brückenbauer. Get the boat builders. Bootbauer. Get Joshua out of here. This is not your thing. Joshua, geh auf die Seite. Du kennst dich gar nicht aus. The priests can go on vacation for a week or two. Schickt die Priester auf Urlaub. This is a job for the engineers. Da sind die Ingenieure. But we will figure this out. Das schaffen wir schon. No. It was not a job for the engineers. Nein, diesmal waren die Ingenieure nicht dran. This is where the engineers step aside. Nein, jetzt haben die Ingenieure Pause gemacht. It's at this moment, jetzt, diesen Moment, that the priests step forward. Wo die Priester nach vorne gingen. The priests. Die Priester. This is the moment where the priests of the church, wo die Priester der Gemeinde, those who are walking with God, die mit Gott gehen, those who are in fellowship with God, die in Gemeinschaft sind mit ihm. This is where the people who are living in sin secretly, das sind die vielleicht insgeheim in Sünde leben, really rob themselves, nämlich sich selbst berauben, because we are all priests, weil wir sind nämlich alle Priester. But this is the moment where you disqualify yourself, weil da kannst du dich selbst disqualifizieren. in this experience. Und dich um diese Erfahrung bringen. Because we need the priests to step forward. Denn wir brauchen Priester, die nach vorwärts gehen. With the presence of God. Mit Gottes Gegenwart. This is not a job for finance people. Das ist jetzt nicht ein Job für Finanzexperten. This is not a job for the business people. Geschäftsleute. This is a job for the priests. Sondern das sind die Priester dran. Who begin to pray. Die anfangen zu beten. And go before our God. Und vor unseren Gott hinter. And say, God, we are before a river. Und sagen, Gott, wir stehen vor einem Fluss. Now let's watch what happens. Schauen wir, was passiert. As soon as the priests who carried the ark und als die Träger der Lade reached the Jordan, an den Jordan kam, and their feet touched the water's edge, und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer the tauchten, water from upstream stopped. Der Jordan führt den ganzen, ja, das, dann ist das Wasser vom Jordan auf einmal stehen geblieben. Now, could you imagine some of the people who were not wholly following the Lord? Stellt euch vor, Leute, die jetzt Gott nicht mit ganzem Herzen folgten. Oh, this is just great. Das ist ja schön. We're going to put the priests up front. Die Priester vorne. My husband's an engineer. Mein Mann ist ein Ingenieur. I mean, they never use my husband. Mein Mann, der wurde, hat nie einen Auftrag put kriegt. The priests in the front. Aber die Priester ganz vorne. And they're all just watching. Und die schauen zu. And these priests are headed toward the river. Die Priester nähern sich dem like, Wasser. What are they going to do? Und was machen die darauf? And as soon as their first foot touched the river, doch als der erste Fuß das Wasser berührt, the most unbelievable thing happened. Passierte etwas Ungewöhnliches. The Jordan River stopped. Der Fluss stoppte. Can you imagine some of the wives maybe? Stell dir vor, einige der Frauen, some of the people who murmur. Vielleicht denen, die what are they going to do? Und was machen die dafür? You think this river is just going to stop? Und bilden die sich ein, dass das Wasser jetzt wegen denen aufhört zu rinnen? It did. Genau, the whole river just stopped. Der Fluss hielt an. And that means all the way up, God just stopped everything. Gott hat alles aufgehalten. And it just turned into this heap. Und das staute sich an einen Haufen. Now this is the awesomeness. Das ist hier das Bewundern. This is a picture. Das ist das Bild. Of how Christ leads us. Wie Christus uns führt. In his purpose for us in this time in history. In seinem Plan für uns zu diesem Geschichtszeitpunkt. We as a people. Wir als Leute. We are here to demonstrate who our God is. Wir als seine Leute sollen demonstrieren, wer Gott ist. So God calls us to something that's beyond us. Deswegen beruft uns Gott zu etwas, was eigentlich jenseits unserer Erfahrung ist. And the point this morning. Und der Punkt heute Morgen ist. Is if you're walking with the Lord. Wenn du mit Gott gehst. Please exercise your priesthood. Wenn du mit ihm lebst, dann übe deine Priesterschaft auch aus. Pray. Bete. Pray. Und bete. Well, I just didn't mean to say pray and pray. I just pray. Bete. That's great. Thanks. Pray for this whole project. Bete für dieses ganze. How many people Projekt. This week? Wie viele Leute diese Woche prayed for this Sunday's Spende? Haben gebetet für die Spende. You're on your knees, you said, dear God, bless the Spende. Ihr wart auf euren Knien und habt jetzt ganz spezifisch gebetet, lieber Gott, betet diese, segne diese Spende. Or you were on the couch and just said, God, or you were jogging, you said, oh God, bless the Spende. Oder auf der Couch, oder beim Joggen, oder sonst wo. Just lift your hand. Anybody? War jemand, der sich da jetzt ganz speziell. Did anybody? That's okay. Das ist gut. One. Okay, because he's the finance man. Okay. Okay. Er ist unser Finanzmann. He and I prayed for the Spende because we look at the books. Er und ich, wir haben für die Spende gebetet, sehr wohl, weil wir nämlich uns die Bücher anschauen. 9 years ago, we were at the same kind of river. Vor 9 Jahren waren wir genau an so einem Fluss auch. And the priests stepped forward. Und die Priester gingen hinein. And we started praying. Und wir fingen an zu beten. Because we had nothing else to do but pray. Weil uns nichts anderes übrig blieb. And Jesus manifested himself. Und Jesus manifestierte sich. Would you commit your heart with me to just to pray? Würdet ihr euer Herz mit mir da praktisch hingeben. We don't have to figure out who can give or what or what. Wir müssen nicht rauskalkulieren, wer was geben kann. We just pray. Wir beten. All of us. Alle von uns. Dear God, we're at a Jordan River. Lieber Gott, wir stehen vor einem Jordan. The next 6 months will be crucial. Die nächsten 6 Monate werden entscheidend sein. When the church grows another 100 members or so, wenn noch 100 Leute hier zur Gemeinde dazu kommen, everything will just kind of settle out. Wird sich das einpendeln? But in this crucial time, doch jetzt in dieser Periode, please, would you commit your heart with me to exercise your priesthood? Würdet euch mir anschließen und euer Herz dazu hingeben, dafür zu beten? Let's step into the Jordan. Steigen wir in den Jordan. And watch Jesus get glorified. Und sehen wir Jesus erhoben. And I'm going to close with this. Und verherrlicht. Und damit schließe ich auch. Vers 17. The priests who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen. In the middle of the Jordan. Mitten im Jordan. In the middle of the circumstance. Mitten in den Umständen. The priests. Die Priester. Those who are praying to God. Die zu Gott beten. Who are serving God. Die Gott dienen. Are standing there. Die standen da. Firm on dry ground. Und zwar festen Fußes auf dem Trockenen. And what they are experiencing is a victory. Und sie erfahren einen Sieg. Because in their hearts they can sense the presence of God. Denn sie spüren in ihren Herzen gegen Gottes Gegenwart. Their feet are not wet. Die Füße sind nicht They're nass. On dry ground. Sie stehen im Trockenen. They're not like in the mud. Nicht einmal im Schlamm. And there's water kind of going through and be careful, be careful. Und überall noch Pfützen. The water just stood on a heap. Das Wasser aufgestaut. They stood on dry ground. Sie standen trocken. And here's what I want to end with. Und damit schließe ich ab. While all Israel passed by. Während ganz Israel vorbeizog. Until the whole nation had been, the whole nation had completely, had completed crossing on dry ground. Bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Do you know what happens here every day? Wisst ihr, was jeden Tag hier passiert? People are crossing over. Leute gehen oder überqueren. People, children are crossing over. Kinder queren vorbei. Nothing will happen in this country. Nichts wird in diesem Land passieren. In this city. In dieser Stadt. Unless somebody stands in the Jordan. Jemand steht im Jordan. Nothing. Nichts. It takes God's people. Es bedarf Gottes Leute, to stand in a Jordan, im Jordanfluss zu stehen, so that others can go by. Dass andere vorbei können. It's a sacrifice. Das ist ein Opfer. The Jordan speaks of the cross. Der Jordan ist das Kreuz. It speaks of the place of death. Der Platz des Todes. The place of death to self. Tod zu sich selbst. It also speaks of the place of God's presence. Es ist auch der Platz von Gottes Gegenwart. And this is the kind of church we are. Und so eine Gemeinde sind. We are seeing people cross over. Wir sehen, wie Leute da hinüberziehen. And we are standing there. Und wir stehen da. With the presence of God. Mit Gottes Gegenwart auf der Schulter. Praying and interceding. Betend und fürbittend. As children in the kindergarten. Als Kinder im Kindergarten. And their parents. Und ihre Eltern. And in the MCA school. Und in der MCA Schule. And in the Sunday school. Und in der Sonntagsschule. And guests who come. Und Gäste, die kommen. And visit. Und we are here standing in this district. In diesem Bezirk stehen wir hier. In a Muslim district. In einem islamischen Bezirk. In a Jordan River. Im Jordanfluss. We are not looking to ourselves. Wir schauen nicht auf uns selber. If we are looking to ourselves, then God will bring us to a big enough Jordan where we have to look away from ourselves. Wird Gott uns zu einem noch größeren Fluss bringen, wo wir noch mehr forciert sind, von uns wegzuschauen. And God wants to manifest himself Gott to us. Gott möchte sich uns gegenüber zeigen. Just like he did to them in those days. So wie zu denen damals. So I'm asking, so bitte ich, this summer, diesen Sommer, I know everybody's traveling all around. Ich weiß, Leute reisen viel herum. Don't forget, vergesst bitte nicht, our home. Unser Heim. Don't forget the Spende. In the summer, things just drop. Die Spende nicht. They drop unbelievable. Weil im Sommer geht die Spende immer runter. We don't want to come back in September and everyone says, oh my gosh. Wir wollen nicht im September zurückkommen, wo jeder you should have said something in June. Entsetzt ist, wo jemand dann Vorwürfe macht und sagt, warum hat er im Juni nichts gesagt? I am. That's why I'm doing it. Ich sage es, we come back in September and we say, wow. Sondern dass wir im September zurückkommen und sagen, wow. We were all praying, we were all believing. Dass wir haben alle geglaubt, wir haben alle gebetet. It's amazing to see what God has been doing. Und es ist so schön oder so überwältigend zu sehen, was Those Gott hat. Those baptisms. Diese Taufen. When I was standing in the water. Als ich im Wasser stand. And Eric was standing next to me. Und Eric neben mir. And Robert. Und Rob. And we looked at each other. Wir sahen einander an. And I said, this is why we go through everything we go through. Und da wusste ich, deswegen erdulden und erleiden wir alles, was wir erleiden For this moment, für diesen Moment. People who have given their hearts to Christ, Leute, die ihr Herz Christus gegeben haben. This is why we do it. Deswegen. This is why we stand in a Jordan. Deswegen stehen wir im Jordan. So, have a great summer this summer if you're traveling this week. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Keep in touch. Write people. Bleibt in Verbindung, schreibt Send emails, schickt E-Mails, so that people know you're alive. Dass Leute and, auch wissen, dass ihr noch send leben. Postcards to the office, and we can hang them up in here, and wir können sie auch aufhängen dann. And have a really great summer. Und erfreut euch am Sommer. Okay, let's pray Beten. And ask God to bless these thoughts. Und bitten wir Gott, diese Gedanken auch zu segnen. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. You've never received Jesus. Und du hast Jesus noch nie begegnet. You don't even know what that means. Und weißt gar nicht, was das bedeutet. Let's ask this question. Fragen wir diese Frage. If you die this morning, wenn du heute Morgen, Gott behüte, sterben solltest, on the way home, am Heimweg, where will you go? Wo gehst du dann hin? God sent Jesus to the world. Gott schickte Jesus in die Welt, to die on a cross, um auf einem Kreuz zu sterben, to pay for our sin. Für unsere Sünde zu zahlen. And this Jesus rose from the dead, dieser Jesus stand auf von den Toten, and is alive, und er lebt, at this very moment, jetzt im Augenblick, and he wants to come into your life. Und er will in dein Leben eintreten. Would you like him to come into your life? Möchtest du, dass er in dein Leben kommt? Would you like to pass over? Möchtest du hinübergehen? From death into life. Hinüberqueren vom Tod zum Leben. From fear into peace. Von Furcht in Frieden. From insecurity. Von verunsichert sein. To security with God. In die Sicherheit Gottes. Pray with me. Bete mit mir. Say God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Wash me. Wasche mich. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünde der Welt wegnimmt. Receive me. Nimm mich an. Please. Bitte. And for our church this morning. Und für uns als Gemeinde. Lord Jesus, we want to be. We want to be a pure church. Herr Jesus, wir wollen eine reine Gemeinde sein. Where we see your power manifested. Wo wir sehen deine Macht manifestiert. Where we come to circumstances and you are there. Wo wir in widrige Umstände kommen und dich dort finden. Not just in the church life, but in our individual lives. Nicht nur im Gemeindeleben, sondern im persönlichen Leben. I pray this morning, Lord. So bete ich heute Morgen. That you would cleanse us. Dass du uns reinigen würdest. As a church. Als Gemeinde. We pray. Darum beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen.